WDR 3 Buchkritik. Olivia Manning vertrat die Ansicht, dass sie aus Mangel an Fantasie nur über das schreiben könne, was ihr widerfahren sei. Wenig war das nicht. Ihr Leben bescherte der 1908 geborenen Schriftstellerin einen außergewöhnlichen literarischen Stoff. Sie kam zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Bukarest, wo ihr Mann Englisch unterrichtete, und floh mit diesem vor den anrückenden Deutschen ein Jahr später über Griechenland nach Ägypten. Verarbeitet hat Manning ihre Erfahrungen in zwei Trilogien. Nun ist der erste Band des Grußwerks in einer gelungenen Neuübersetzung erschienen und macht deutlich, dass Mannings Erzählung der breiten literarischen Produktion, die sich mit der Kriegszeit befasst, ein faszinierendes Kapitel hinzufügt. Bemerkenswert ist nicht allein der abgelegene Schauplatz Rumänien, sondern mehr noch die vorherrschende Perspektive. Die Hauptfigur Harriet Pringle, eine zurückhaltende Britin, ist eine distanzierte Beobachterin, deren Wege durch die Stadt zu einem Parcours aus Anziehung und Abscheu werden. Für sie war der Spaziergang eine körperliche Herausforderung. So gemächlich sie auch schlenderten, die Rumänen hielten sich finster, entschlossen und skrupellos auf dem Gehweg. Nur Bauern oder Bedienstete sah man auf der Straße gehen. Wenn sie unter Druck gerieten, wichen die Männer wohl einige Zentimeter zur Seite, die Frauen jedoch waren so unerbittlich wie Dampfwalzen. Ihre Gesichter blieben ausdruckslos, während sie, klein gewachsen und kräftig, mit Hintern und Brüsten auskeilten, die schwer waren wie Beutel voll Schweineschmalz. Während ihr Mann Guy in seiner Arbeit aufgeht, bleibt Harriet eine Fremde. Bukarest erscheint ihr als unzivilisierte Stadt, die eher orientalisch als europäisch geprägt ist. Verquere Moralvorstellungen paaren sich mit bitterer Armut, die durch den Zustrom von polnischen Flüchtlingen noch verstärkt wird. Harriet ist zwar kaum frei von Vorurteilen, die Schärfe ihrer Wahrnehmung und ihres Urteils wird dadurch allerdings mitnichten getrübt. Die Straßen, in denen sie unterwegs ist, sind voller Bettler. Als sie vor einem Fleischstand stehen blieb, um Kalbfleisch zu kaufen, nahm sie plötzlich einen übelerregenden, fauligen Geruch neben sich wahr. Als sie sich umwandte, sah sie eine uralte, zwergenwüchsige Frau, die ihr einen Armstumpf entgegenstreckte. Hastig suchte sie nach einer Münze, fand jedoch nichts Kleineres als einen 100-Lei-Schein. Sie wusste, dass es zu viel war, dennoch gab sie ihn ihr. Wie befürchtet, führte das zu Ärger. Die erschütternden Bilder des Elends sind von geradezu fotografischer Präzision. Ebenso gekonnt fängt Manning die wachsende Unsicherheit in der Stadt ein, die sich im Durcheinander der Meinungen und Ansichten zur Lage des Landes spiegelt. Bruchlos gelingt es ihr überdies, politische Entwicklungen in die Erzählung einzubinden. Als der König eine Ansprache hält, in der er versichert, dass Rumänien sich niemals und niemandem ergeben werde, jubeln einige. Aber die meisten schauen sich verstohlen um, ob nicht der Feind die Worte als Provokation auffassen könnte. Es bleibt indes lange unklar, von wem die größere Gefahr ausgeht. Mal werden die Deutschen, mal die Russen als entscheidende Bedrohung angesehen. Dann wieder scheint Rumänien glücklich, abseits der großen Frontlinien zu liegen. Eine einprägsame Runde von Reportern, Diplomaten, Geschäftsleuten und Spionen trifft sich bevorzugt in der Bar eines noblen Hotels. Der unvergessliche Prinz Chakimov, dessen schrulliges Schnorrertum schon allein die Lektüre des Romans wert ist, gehört dort gewissermaßen zum Inventar. Der verarmte Brite mit weißrussischen Wurzeln lebt gern auf großem Fuß und lässt sich am liebsten aushalten. Als ihm niemand mehr Geld leihen will, kommt er immer weiter herunter und muss schließlich sein Hotelzimmer räumen und in einen ärmlichen Außenbezirk umziehen. Seine skurrile Außenseitersicht ergänzt Harriets Perspektive. Man konnte hier für sehr wenig Geld leben, verstand er. Aber wer wollte schon für wenig Geld leben? Nicht Chakimov. Er ging schnurstracks zur englischen Bar und fand sie leer vor. Gezwungen, anderswo zu suchen, überquerte er den Platz, ging hinüber zu Dragomirs Delikatessengeschäft. Ein Zufluchtsort, an dem ein Gentleman noch unangefochten ein wenig Käse kosten und ein oder zwei Gebäckstücke stibitzen konnte. Während die Bedrohung stetig wächst und die deutschen Armeen über West- und Nordeuropa herfallen, lässt Guy ein Shakespeare-Stück einstudieren. Troilus und Cressida. Die Proben für das Drama, das vom Fall Trojas erzählt und in dem auch Chakimov mitwirkt, sind vom Wunsch nach Normalität bestimmt. Doch die lässt sich nicht wiederherstellen. Das Ende der Premierenaufführung fällt zusammen mit der bestürzenden Nachricht, dass Paris von den Deutschen eingenommen wurde.

Er hämmerte gegen das Glas und rief den im Gang Stehenden auf Deutsch zu: »Lassen Sie mich hinein!« Sie sahen ihn an, aber niemand rührte sich. Der Roman basiert auf den Erfahrungen und Erinnerungen Olivia Mannings. Wie Harriet hat auch Manning ihren Mann nach Rumänien begleitet und dort den Ausbruch des Krieges erlebt. In der autobiografisch grundierten Figur der Harriet hat sich die britische Autorin in das Geschehen eingeschrieben. Aber sie folgt weniger den Befindlichkeiten Harriets. Sie richtet den Blick nicht nach innen, sondern nach außen, auf die untergehende alte Welt am kaum beachteten Rand Europas. Olivia Mannings Roman ist zugleich packender Thriller und historisch präzise Erzählung, die geschickt das Ungewisse und Offene einer einmaligen Situation vermittelt. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Über Sachbücher haben wir heute schon gesprochen hier in Deutschlandfunk Kultur, denn es gibt die neue Sachbuchbestenliste und jetzt soll es um einen Roman gehen, um Freunde und Helden von Olivia Manning. Letzter Band einer Trilogie und Hans von Trotha ist damit ins Studio gekommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist das für eine Autorin und was erzählen diese drei Bücher? Olivia Manning ist in Deutschland bis letztes Jahr kaum bekannt gewesen, bis der Rowohlt Verlag mit dieser Trilogie gestartet hat. Britische Autorin, das sind drei Bücher, die zurückgehen auf ihre eigenen Erlebnisse bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Sie hat ganz jung geheiratet und ihr Mann wurde dann vom British Council nach Bukarest geschickt 1938, wo dann langsam der Zweite Weltkrieg sich anbahnt und die beiden auch einholt. Das hat sie zu einer Odyssee an Fluchtbewegungen Richtung Osten geführt. Und sie hat insgesamt 6 Romane darüber geschrieben, zwischen 1960 und 1975. 2 Trilogien. Und die erste Trilogie hat der Rowohlt Verlag jetzt eben neu übersetzen lassen. Und was wir jetzt gerade lesen können, ist der 3. Band dieser Trilogie. Der Balkan zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, das ist eine historisch einschneidende, aber auch komplizierte und komplexe Situation. Wie erzählt die Autorin das? Ja, da zeigt sich eben, dass sie wirklich eine meisterhafte Autorin ist. Wir bleiben die ganze Zeit sehr nah bei diesem jungen Paar, insbesondere bei ihr, Guy und Harriet Manning. Es ist eine Autorin, die erzählt, ganz viel bei Harriet Manning. Sie beobachtet die Welt, auch wenn es in der dritten Person geschrieben ist. Und der Krieg ist immer irgendwo im Hintergrund und er verändert die Stadt, er verändert die Gesellschaft, er verändert die Menschen, er verändert dieses Bukarest, dann verändert er die britische Community innerhalb dieses Bukarest. Am Ende des ersten Bandes und im zweiten Band müssen die fliehen und dieser dritte Band, da kommen die dann in Athen an. Und da wiederholt sich das Ganze sozusagen, sie treffen die gleichen Leute wieder in Bukarest, aber immer auf dieser Flucht vor diesem grauenvollen Krieg in Person der deutschen Soldaten, die immer näher rücken. Der Faschismus kommt sozusagen in Form der Deutschen, aber auch innerhalb dieser Gesellschaften, sowohl in der griechischen vor allem, aber auch in der rumänischen. Und das ist ganz meisterhaft erzählt, weil es immer irgendwo im Hintergrund ist und doch extrem präsent. Wenn wir nochmal auf diese Trilogie insgesamt schauen, vor allen Dingen der erste Band, Der größte Reichtum in der Neuübersetzung bei Rowohlt 2020 erschienen, der hat bei der Kritik viel positives Echo ausgelöst. Geht es auf diesem hohen Niveau weiter? Ja, und nein. Okay. Wir kennen das von Serien, sowohl gestreamten als gedrehten als auch geschriebenen, dass ganz oft der Aufschlag besonders komplex ist und dann in der Durchführung das ein bisschen an Komplexität verliert. Das ist hier auch so. Das heißt nicht, dass die schlecht wären, die anderen Romane, aber dieser erste Band hat tatsächlich eine ganz, ganz große Eigenart, dass sie sich traut, ein riesiges Personal über 500 Seiten durch eine fremde Stadt und eine fremde Zeit zu bewegen und man völlig fasziniert ist und immer wieder eintaucht. Und sie ist auch in der Lage, diesen ganzen Figuren, dem engeren Kreis der Figuren, Biografien zu geben, die erklären, dass die alle im Ersten Weltkrieg Beschädigungen erlitten haben, die es ihnen unmöglich machen, jetzt auf diesen Zweiten Weltkrieg irgendwie zu reagieren. Das ist wirklich meisterhaft. Und in der Durchführung dann nimmt das an Komplexität ein bisschen ab, aber ihr erzählerisches Talent bleibt natürlich und man liest das gebannt, begeistert und es ist wirklich gute Literatur. Und was zeichnet sie als Erzählerin aus? Ich würde sagen, es ist tatsächlich ihre Fähigkeit, starke Figuren zu zeigen, wenig Dialoge, die aber sehr pointiert und diese Figuren immer wieder in Kontexte zu setzen, in denen die Weltgeschichte auf sie einwirkt, ohne dass das erzählt werden muss. Also diese indirekten Reaktionen, die ungeheuer viel mit den Personen machen und beim Lesen dann auch mit uns. Wie eng sind denn die Bände miteinander verwoben oder auch untereinander verwoben? Muss ich die alle auch in der entsprechenden Reihenfolge lesen? Davon müssen kann ja nicht die Rede sein, das ist ein ganz großes Vergnügen. Ja, sie sind verwoben, sie bauen aufeinander auf, aber auch da ist sie... Also macht es durchaus Sinn. Ja, aber auch da ist sie sehr geschickt, dass sie am Anfang die wichtigsten Sachen zusammenfasst. Sie kommen schon durch, aber es wäre einfach sehr schade, auf den ersten Band zu verzichten. Und wenn Sie den ersten gelesen haben, dann wollen Sie den zweiten und dritten auch lesen. Davon bin ich fest überzeugt. Hans von Trotha macht Lust auf Olivia Manning, Freunde und Helden. Der Roman aus dem Englischen übersetzt von Silke Jeckinghaus ist bei Rowohlt erschienen. 512 Seiten kosten, wissen Sie es? 24 Euro. Alles klar.